Natürlich sind tropische Wälder nicht die einzige Umwelt, in der man die mehrfachen Anfänge anthropozäner Prozesse in Vorgeschichte und Geschichte untersuchen und beobachten kann. Manche Archäologen konzentrieren sich vor allem auf Entstehung und Ausbreitung der Keramik an Fundstätten auf der ganzen Welt und betrachten sie als neuartiges Kennzeichen für Verhalten und Hinterlassenschaften von Menschen. Solche Entwicklungen reichen in Ostasien bis in die Zeit vor ungefähr 20.000 bis 12.000 Jahren zurück. Dagegen kennzeichnen domestizierte Tiere aus dem Nahen Osten die Anfänge charakteristischer organischer Überreste, die eine neue Phase der menschlichen Eingriffe in die Biosphäre ankündigten. Dennoch sind tropische Wälder an Land die Umwelt, die vielleicht am stärksten in die biologischen, klimatischen und atmosphärischen Systeme der Erde eingebunden ist, sodass schon lokale und regionale Eingriffe weitreichende Folgen haben können. Wenn wir ihre Schlüsselposition für die Funktion unseres Planeten im Kopf behalten, können wir uns vorstellen, welche Auswirkungen die Störung der Megafauna durch Jagd und Brandrodung, die Verbreitung domestizierter Tiere, Treibhausgase freisetzender Nutzpflanzenanbau sowie Entwaldung für eine ständig wachsende, lokal weiterentwickelte Landwirtschaft, aber auch die Entstehung vorkolonialer, tropischer Städte, Staaten und Großreiche in den tropischen Wäldern schon vor Beginn des Industriezeitalters von der lokalen bis zur globalen Ebene auf die Systeme der Erde hatten. Wenn wir uns innerhalb des anthropozänen Rahmens bewegen, können wir erkennen, dass diese Eingriffe der Menschen in die Systeme der Erde keine eindeutige globale Spitze darstellen, die den Beginn des Anthropozäns anzeigt, und dass sie womöglich weder in Intensität noch in Ausmaß an die Prozesse des 21. Jahrhunderts heranreichen. Dennoch haben die Kapitel 6 bis 9 sicher zweifelsfrei gezeigt, dass fast alle tropischen Wälder seit der fernen Vergangenheit von Menschen beeinflusst wurden. Und diese Eingriffe haben in Artenbestand, Artenvielfalt und Dynamik der Ökosysteme dauerhafte Spuren hinterlassen. Wie wir im nächsten Kapitel genauer erfahren werden, gibt es angesichts dieser langen Geschichte der indigenen Nutzung kaum unberührte tropische Wälder. Und darauf müssen wir uns mit unseren Entscheidungen und Vorgehensweisen im Naturschutz einstellen. Die wachsende, aufregende, archäologische, historische und paläoökologische Literatur über tropische Wälder wiederum zwingt uns, schwierigen Fragen ins Auge zu sehen. Was für eine Umwelt wollen wir eigentlich in einer sich weiterentwickelnden Welt bewahren? Soll sie leer und unbewohnt sein? Oder soll sie nachhaltig bewirtschaftet, genutzt und damit vielleicht auch besser geschützt werden? Tropische Wälder mit ihren Menschen, Pflanzen und Tieren sind sicher nicht die einzigen Ökosysteme und Lebensgemeinschaften, die zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert die Auswirkungen von Kolonialismus, Imperialismus und Kapitalismus zu spüren bekommen haben. England begann 1541 unter der Herrschaft Heinrichs des VIII., die Ländereien und Wälder Irlands auszubeuten und irische Arbeitskräfte nach Kolonialherrenart umzusiedeln. Der Abbau von Eisen, Kupfer und Silbererz hatte bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts beträchtliche Teile Mitteleuropas verwüstet. Auch dies eine Folge imperialer Nachfrage. Außerhalb Europas wiederholten sich der entsetzliche Umgang mit den indigenen Bevölkerungsgruppen und die Gräuel der Sklaverei, die sich im Rahmen der wachsenden Vereinnahmung von Natur- und Kapitalströmen abgespielt hatten, in den gemäßigten Regionen Nordamerikas, den nicht-tropischen Teilen Australiens, in Südafrika und anderen Regionen. Dennoch standen die Tropen, wie wir hier erfahren haben, im Mittelpunkt der immer stärker werdenden globalen Ausbreitung von imperialer Macht und Kapital. Die Minen der Neotropis lieferten ganz buchstäblich das Geld für die wirtschaftlichen und politischen Unternehmungen der Europäer. Tropische Pflanzen und Landschaften auf der ganzen Welt bildeten die Basis für Plantagen- und Ranching-Systeme, durch die sich staatlicher und privater Reichtum in Europa und Amerika anhäufte, und überall in den Tropen wurden Menschenleben durch Kolonialismus und Imperialismus vernichtet, zur Ware gemacht, zwangsweise umgesiedelt und für alle Zeiten verändert. Die Narben, die unser Planet davon zurückbehalten hat, sind durch die Brille der Geschichte der Tropen deutlich zu erkennen. Öde Landschaften, politische und kapitalistische wirtschaftliche Ungleichheit, Rassenkonflikte und Folgen für die Systeme der Erde. Deshalb befinden wir uns alle in dem ständigen Balanceakt zwischen wirtschaftlicher Nutzung der Tropen und Naturschutz, zwischen notwendiger, erstrebter Infrastruktur, wirtschaftlicher Expansion und der Gesundheit unseres Planeten, zwischen den westlichen Forderungen nach nationalem und globalem Handeln und den Schwierigkeiten der oftmals verarmten tropischen Länder, wenn sie denn handeln wollen. Nur wenn wir das erkennen, können wir unter Einbeziehung unterschiedlicher internationaler, staatlicher und lokaler Interessengruppen praktikable Lösungen für den Naturschutz entwickeln und der Krise begegnen, vor der heute einige der am stärksten gefährdeten Landökosysteme auf unserem Planeten stehen.